Ich wandre fort ins ferne Land, noch einmal blickt ich unbewegt und sah, wie sie dem Mond gericht und wie gewinket ihre Hand und sah, wie sie dem Mond gericht und wie gewinket ihre Hand. Wohl rief sie noch ein freundlich Wort mir nach auf meinen trüben Gang. Doch hört ich nicht den liebsten Klang, weil ihn der Wind getragen fort. Doch hört ich nicht den liebsten Klang, weil ihn der Wind getragen fort. Dass ich mein Glück verlassen muss, woran?